Also Papperlapapp, ich wollte dir jetzt ja erzählen, was mir am meisten gerade Sorgen macht. Ja. What's up? Mal eine Frage. Ja. Du hast ja vorhin gefragt, ob du ein Esszimmer haben dir zulegen sollst, ne? Ja. Ich sag dir eins. Nein. Das muss er. Gott sei Dank, dass wir das jetzt nicht klären konnten. Das spart mir viel Ärger. Ich hab Angst mit dieser Katze. Ja, weil sie teuer war. Ja, genau. Das ist der Punkt. Du kostet klar viel Geld. Und jetzt noch diesen ganzen Federbaum und den ganzen Scheiß dazu kaufen. Ich muss ganz ehrlich was sagen. Ein bisschen bricht für mich eine Welt zusammen. Weil, aber ich kaufe mir die Katze ja nicht. Also muss ich ein bisschen mal die Kirche im Dorf lassen. Ja, für mich bricht dennoch ein bisschen die Welt zusammen, weil ich dich nicht so eingeschätzt hätte, als würdest du dir so ein asoziales Scheißvieh holen. Aber du bist doch nur unzufrieden mit Katzen, weil du allergisch bist. Das spielt ja mit Sicherheit rein. Nicht, dass du trotzdem die Katzen... Ein ganz ekelhaftes Gesocks. Nee, Ich eigentlich nicht. Ich mag Katzen. Ich bin ja auch mit oder auch von Katzen aufgezogen. Nee, also meine Oma hatte halt immer Katzen. Und ich fand das immer toll. Bei uns war es so, Katzen durften nicht ins Haus. Sondern die mussten halt immer draußen Mäuse jagen. Und das haben sie auch erfolgreich getan. Aber als es dann irgendwann mal losging, dass die Katzen ins Haus durften, das weiß ich, was da der ausschlaggebende Grund war, aber irgendwann hat meine Oma es zugelassen, dass die Katzen auch rein durften. Das fand ich so toll, wie man mit denen dann spielen konnte und die streicheln konnte. Das fand ich echt schön. Ganz ehrlich, das gibt's doch gar nicht. Und ich bin per se schon ein Katzenfreund. Ja, also mir gefallen die Tiere. Lieber eine Katze als ein Hund. Weil ein Hund ist so dumm einfach, das ertrage ich nicht. Der Hund ist unfassbar dämlich, komm. Nee, Hunde sind treue, absolut dumme Weggefährten. Ja, aber treu habe ich ja schon abgedeckt, ich bin ja verheiratet. Naja. Jetzt geht es hier ich bin ja auch so ein Typ, sag ich mal, man nennt mich ja auch der Heinz Hielmann von Stuttgart. Ich bin einfach so jemand, der Tiere beobachtet, studiert das schon. Und ich lasse mir da überhaupt nichts unterstellen, aber da bietet sich natürlich so eine Katze an, weil gibt es im Podcast bald Rickys Katzenstudien? Ich würde mit dem Pocho einen aufnehmen. Mm. Mit Pocho über die neuesten Katzen-Gadgets können wir uns dann unterhalten. Ja. Fötenwärmer. Föten, heißt das nicht Föten? Ja, Föten. Fötenwärmer. Ja, nee, ich weiß auch nicht. Also das ist. Ich bin ehrlich, das ist wirklich das Geld. Ich denke mir so, Alter, 350 für so ein Arschloch. Also. Aber warum habt ihr denn nicht einfach so eine 50-Euro-Katze vom Dengel mal mitgebracht? Also erstens mal kannst du im Tierheim vergessen, eine Katze für 50 Euro dir zu holen. Das ist schon mal das Erste. Aber was noch viel schlimmer ist, die meisten Katzen, die im Tierheim sind, sind nicht ohne Grund im Tierheim. Richtig. So. Also möchte ich da schon gar keine. Dann war es mir halt einfach, ich bin darauf reingefallen, dass bei Kleinanzeigen 1 Euro Verhandlungsbasis steht. Mhm. Und als sie dann da waren, habe ich mir so gedacht, ich lasse es jetzt einfach Melli entscheiden. Ja. Wenn sie diese, ich habe mir schon so viel Scheiße gekauft in meinem Leben von unserem Geld, wir haben ja ein Gemeinschaftskonto. Mhm. Ich habe mir schon so viel Scheiße gekauft und sie hat nie gesagt, Alter, sag mal, muss das sein? Kannst du nicht 6-mal in der Woche im Puff gehen? Habe ich noch nie gehört von ihr. Ja. Dass ich mir jetzt gedacht habe, gut, wenn sie auch mal eine Muschi will, ist das nur ausgleichende Gerechtigkeit. Ja. Nee, ich habe mich da auf ihr Bauchgefühl verlassen. So habe ich es zum Beispiel auch mit der Wohnung hier gemacht. Ich war ja sehr, das weißt du vielleicht noch, sehr skeptisch mit der Wohnung hier, in die wir eingezogen sind. Ja, richtig. Mittlerweile ist es die geilste Wohnung, die beste Umgebung. Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen als diese Hütte hier. Ist wirklich so. Und habt das ihr denn nie darüber nachgedacht, euch hochgradig zu verschulden und dann so ein Häuschen? Vielleicht liegt es halt daran, dass weder ihre Eltern noch meine Eltern das je gemacht haben. Vielleicht ist da der Respekt zu groß. Also ganz ehrlich, ich habe Angst vor diesen Schulden. Ich weiß, das kann man so nicht sehen als einfache Zahl, die da steht, sondern du hast ja dafür was. In der Regel wird auch der Wert jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt halbiert innerhalb von ein paar Jahren. Richtig. Und du zahlst ja jetzt deine 850 Euro Miete. Die ganze Rechnung, habe ich alles auch schon durchgespielt. Aber ich habe so Respekt vor der Summe, dass ich mich da nicht rantraue. Uns ist das eigentlich scheißegal. Jedem ist es eigentlich scheißegal. Also die meisten auch von meinen Freunden hier, die haben das irgendwann mal gemacht. Aber ich traue mich da nicht so richtig ran. Und weil auch meine Ansprüche, die ich habe, glaube ich, für mich nicht finanzierbar sind. Okay. Also ich will halt dann schon ein Haus. Ich würde jetzt keine Doppelhaushälfte wollen, sondern ein Haus mit einem schönen Garten und es soll modern sein und mehr brauche ich eigentlich nicht sagen. Wird schon teuer. Das wird schon sehr teuer dann, ja. Und bist du schon bei 260? Du weißt da mit Sicherheit gerade mehr drüber, weil ich habe mich halt nie damit beschäftigt. Und es ist ja, wir suchen ja nach einer Bestandsimmobilie. Ja, das würde ich auch so machen. Grundstück, Fertighaus und dann musst du ja noch Küche und alles musst du ja noch neu reinzimmern. Da zieht dir die Schuhe aus, du. Ja, auf jeden Fall, klar. Also und ich sag mal so, bei dem Fertighaus, es ist schon nochmal was. Es ist nicht schlecht, aber es ist nochmal was anderes als. Ich war ja früher mal Maurer. Deswegen so ein bisschen kann ich schon einschätzen, dass so ein Fertighaus zwar seinen Zweck erfüllt. Ja. Aber so ein richtig gebautes Haus mit einem ordentlichen Keller, vielleicht ist das auch einfach, weil ich damals sowas gemacht habe, dass ich sage, das sollte schon so eine Bude sein dann. Und? Ich glaube, ihr seid auch schon zu alt, ne? Du meinst wegen der Finanzierung? Ja. Weiß ich nicht. Ich weiß auch noch nicht mal, ob ich jetzt mir noch ein Haus holen würde. Weil wenn man mal ehrlich ist, wie lange ist das für meine Tochter noch relevant, in einem schönen großen Haus aufzuwachsen? Das sind keine 10 Jahre mehr. So musst du es ja auch sehen. Also du zahlst ja deutlich länger ab. Und brauche ich, wenn sie dann irgendwann mal aussieht, brauche ich dann noch ein Haus mit Melli zusammen? Aber sie hat dann mal ein Haus. Und wenn sie nicht drin wohnt? Ja, das ist eine Überlegung. Ja, klar. Ja. Aber irgendwie, ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Wohnung möchte ich nicht ausschließen, aber Haus wohl nicht. Ja. Es ist halt einfach unheimlich viel Geld. Und es ist absurd viel Geld. Was natürlich auch bei uns noch dazu kommt, wir haben leider nicht das Glück, wie viele Menschen in unserem Umfeld, dass da ein gewisses Grundkapital vorhanden ist oder ein Grundstück oder so. Das haben wir alles nicht, weil unsere Großeltern kommen halt aus Unrechtsstaaten. Und da ist nicht viel gewesen mit Eigenkapital. Sprich, kann man eigentlich sagen, die Generation unserer Eltern, die haben hier bei Null angefangen. Ja. Und ja, kannst du ja mal ausrechnen, wie lange das dann dauert. Lillys Eltern kommen ja aus der Ukraine. Und die haben auch relativ, wo du das jetzt gerade sagst. Ja. Die haben auch bei nichts angefangen. Der Opa ist hier als Flüchtling angekommen und dann ist auch merkwürdig, oder? Dass jemand, die heißen da gibt es viele deutsche Namen in der Ukraine. Ja, da, wo wir die Katze, also den Kater holen, die heißen auch Korn und es waren auch Russen. Ja. Also ich sag jetzt Russen, ich weiß, es drehen bestimmt Ukrainer durch, wenn ich alle über einen Kamm schere, aber für mich ist es immer noch die Sowjetunion. Habe ich gerade gesagt, dass sie Ukrainerin ist? Ja. Ist ja gar nichts, Kasachin. Nee, das musst du so stehen lassen. Bringst du ja auch beim nächsten Blumenstrauß, machst du einfach so blau-gelbe Bändchen ran. am Samstag ist ja große Familienfeier. Also kasachische? Ja. Da wäre ich gern dabei. Dann bringe ich einfach ukrainische, packe ich alles in der ukrainischen Flagge ein, alle Geschenke. Du, darum beneide ich dich. Kein Scheiß. Was? Ja, ich stelle mir das großartig vor. So eine. Ist meine erste. Es sind bestimmt viele Leute. Das stelle ich mir großartig vor. Du nicht? Also freust du dich da nicht drauf? Ich weiß nicht. Hast du eher Angst wegen den Eltern so oder was? Kennst du schon, oder? Ich kenne nicht alle, nee. Den Inner Circle kenne ich, aber da werde ich halt völlig zugeschüttet. Mit Liebe. Das auch? Du, das muss ich wirklich sagen. Ein alter Kollege von mir, der nicht mehr bei uns im Restaurant arbeitet, der hat, ich sage jetzt mal auch, eine osteuropäische Frau. Und, was denn? Das klingt so, als ob ihr euch die im Katalog bestellt hättet. Ja, warum sagst du das jetzt so? Nee, ich weiß nicht warum. Und der hat gesagt, alle, und auch mein Chef hat eine polnische Frau. Hm. Und dann standen wir da zusammen. Hä? Richtiger Menschenhandel-Ding zu sein, ja, der da auffliegt gerade. Wir haben alle im selben Katalog bestellt. Und dann standen wir da so mal, er eine russische Frau, ich eine kasachische, er eine polnische. Und dann hat mein Chef zu meinem Kollegen gesagt, die haben alle eins, die haben dieses Russen-Gen. Ich habe gesagt, was sind das Russen-Gen? Erklär mir das mal. Ja, das ist eine ganz fürsorgliche Art und Weise, mit Männern umzugehen. Ja, also wirklich, stimmt. Ich bin mir sicher, dieses kleinwüchsige Mädchen hier, ne, das würde so ziemlich alles machen. Das ist unfassbar. Weißt du, es ist absolut schwierig zu sagen, aber nachdem sich doch mein Vater von meiner Mutter getrennt hat, hat er sich ja so eine 30-jährige Russin ausgesucht. Gute Wahl. Ja. Mhm. Jetzt im Nachhinein, muss man sagen, müsste man, glaube ich, jetzt nochmal neu verhandeln, weil, ja, ich sag mal so, er hat sie kennengelernt, da hatte sie riesen Brüste und war dünn. Und die Brustgröße ist wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen, hat auch noch ein bisschen zugenommen, aber der Rest halt auch. Und jetzt ist das einfach ein Riesenmensch. Im Umfang und in der Höhe. Ja, es ist einfach so großer Mensch, den könnte man sich eigentlich so gar nicht vorstellen. Das gibt's doch gar nicht. Ja, die hat sich selber auch noch gut gehen lassen. Das ist wiederum, glaube ich, das ist der westeuropäische Einschlag. Das ist der deutsche Einschlag. Nee, also die ist auch total nett. Ich finde die auch alle äußerst sympathisch. Also ich... Ist das ja, wirklich, ich meine auch zu verstehen, was meine beiden... Hast du erbrochen? Ja, das esse ich gerade. Eigentlich erbrochenes. Da links liegt doch ein Pimmel drin im Essen. Ja, wie? Du sagst das alles so despektierlich. Na und? Ja. Was ist das denn? Das sind Kölnflocken. Honig-Nussflocken mit Joghurt. Schön. Und ich bin der Meinung, ich verstehe jetzt, was die von mir wollen. Dieses fürsorgliche Russengehen. Ich sag mal so, das ist alles so lang schön, solange man miteinander glücklich ist. Aber eins muss dir natürlich klar sein. Wenn ihr euch mal trennt, die bringen dich um, alle Mann. Ja, klar. Das ist mir klar. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, wenn Schluss ist, bin ich hier in alleine versenkt. Aber ganz klar, kann ich mir im Prinzip schon mal einen Stellplatz aussuchen. Schluss ist für dich in dem Fall endgültig. Ja. Jetzt aber mal zu Batman kurz hier. Aber habe ich die Geschichte mal erzählt? Nee, das wüsste ich. Wo wir beim Familienessen waren, die sind ja so ultra familiär da. Da waren wir beim Familienessen. Da saßen ich, Lilly, ihre Schwester, ihr Freund und die Eltern am Tisch. Und haben so ein bisschen geschnackt und dann ist auf einmal eins aufgefallen. Der eine ist Ingenieur, Lillys Schwester ist studierte Bauzeichnerin, sie ist Finanzinspektorin. Der Freund von ihrer Schwester studiert, keine Ahnung. Und dann saß ich da als Koch. Und da habe ich mich gut gefühlt. Hast dich gut gefühlt? Ich habe mich gut gefühlt. Ich habe gedacht, ich bin Street. Jetzt mache ich was, Chris. Das ist groundbreaking. Du weißt ja, dass ich immer gerne das nicht so habe, dass jeder weiß, was ich mache. Ja. Weil ich mich dafür schäme. Aber kann ich auf eine Art und Weise verstehen. Nein, pass mal auf. Ich habe gestern nämlich mit dem Tobi darüber gesprochen. Mhm. Wir reden ab und zu mal darüber. Und da geht es nämlich darum, ich habe ihm gesagt, weißt du, ich stehe wirklich jeden Morgen gerne auf und gehe gerne auf, ich freue mich jeden Morgen auf meine Arbeit. Das ist so schön. Ich habe fast schon so Sehnsucht, wenn ich mal länger als eine Woche Urlaub habe, so ab 2 Wochen. Da kriege ich dann echt Sehnsucht. Nach meinem Job. Und dann hat er gesagt, ey, aber das ist doch das Geilste, was es gibt. Was würde es dir denn jetzt bringen, wenn du einen Job hättest, der von der Reputation her 5-mal höher angesehen wäre, also wenn du zum Beispiel jetzt in der Bank arbeiten würdest, aber das dir überhaupt keinen Spaß machen würde. Dann habe ich gesagt, ich weiß, aber ich habe einen höheren Anspruch an mich selber. Ja. Und ich weiß, dass der Beruf mich nicht ausfüllt. Ja. Ja? Aber er macht mir einfach tierisch Spaß. Und wir haben da schon mal vor langer Zeit drüber geredet und wir haben da leicht gleiche Ansätze. Ich habe jetzt auch, bin ich der Meinung, einen Beruf, der mich geistig nicht zu 100% ausfüllt. Aber kreativ finde ich schon, aber ja, geistig nicht unbedingt. Aber das macht es mir auch relativ einfach, in diesem Beruf klarzukommen, weil ich sage ich jetzt einfach mal, aus dem Stand raus in einem neuen Laden aufschlage, nicht der Dümmste bin. Weißt du, was ich meine? Ja, das Gefühl habe ich jetzt auch nicht, dass ich mit anderen Mitarbeitern auf einem Niveau bin, um es mal so auszudrücken. Ja, also das habe ich. Ich habe es ja auch gesehen, als ich das Kino geleitet habe, war ich damit nicht irgendwie überfordert oder so. Und es hat mir ja prinzipiell auch Spaß gemacht, die Kinogeschichte, aber nicht ansatzweise so wie der Job jetzt. Also früher war es immer so, ich habe immer alles so für 2-3 Jahre gemacht und dann habe ich einen Job gewechselt, weil habe ich das gemacht, hat Spaß gemacht, jetzt mache ich das nächste. Und das ist der erste Job, den ich jetzt seit, warte mal, muss ich mal überlegen, jetzt seit 12 Jahren mache. Ach. Ja. Und ich kann mir keinen schöneren Job vorstellen für mich. Hans Meerstonk. Ja. Wo kann ich das eigentlich gucken? Ja, das kann man jetzt hier sagen. Also ich bin Berufskraftfahrer. So sieht's aus. Und ich habe das nie in einem Podcast sagen wollen, weil ich weiß, dass das einfach so hat mittlerweile eine komische Stellung in der Gesellschaft bekommen. Mhm. Warum weiß kein Mensch so richtig? Weißt du, die Jungs haben alle Verantwortung. Ja, also vielleicht liegt's auch daran, dass du halt dieses Bild von diesem polnischen, verlotterten LKW-Fahrer im Kopf hast, der echt wirklich so dumm zum Pissen ist und deswegen sich immer 1,5 Liter Flaschen unter die Nülle klemmt. Also, weißt du, ich weiß nicht, wer das kommt, weil... Das gibt's aber wirklich, ne? Ja, das gibt's, klar. Das gibt's, aber es gibt halt auch Leute, die, ich sag mal jetzt, was weiß ich, mit Kakerlaken versehenen, abgeranzten Imbissbuden Currywürste in 8 Wochen altem Fett machen. Ich dachte, du sagst das Imbissbuden-Koryphäen. Nee, aber du weißt, was ich damit meine. Ja. Koch ist nicht gleich Koch, aber der würde sich vielleicht auch als Koch bezeichnen. Richtig. Deswegen, da gibt's schon nochmal Unterschiede. Und ich kann es nur einfach so sagen, mir macht das so Spaß, aber gleichzeitig eier ich immer rum, wenn ich neue Leute kennenlerne und die fragen, was machst du so? Das ist für mich die Hölle. Das ist für mich die Hölle. Das ist doch gar nicht, Das ist für mich die Hölle. Das ist der Einzige, wenn es bei mir einen negativen Punkt gibt am Job, ist es zu sagen, was ich für einen Job mache. Mhm. Alles andere ist für mich spitze. Also ich kann absolut nicht über meinen Verdienst klagen. Ich meine, ich weiß, wenn ich jetzt vielleicht im Osten wohnen würde, dann wäre das nicht so gut. Aber hier, ich fahre für einen großen Autohersteller und muss sagen, ich bin jedes Mal verblüfft, was da so an finanziellen Möglichkeiten vorhanden sind bei dieser Firma, denn ich denke mir immer so, das kann doch gar nicht wahr sein, dass sie mir wirklich das Geld jetzt hier bezahlen, aber sie machen es. Und wie gesagt, es macht mir tierisch viel Spaß. Ich kann so viel geile Sachen nebenbei noch machen, weil es halt einfach relativ easy peasy ist den ganzen Tag. Ja. Aber dieser Moment, wenn du neue Leute kennenlernst und die fragen dich, was machst denn du eigentlich so? Das ist für mich immer schwierig. Tobi hat gesagt, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Ich weiß nicht, mit was für Leuten du dich umgibst, aber er kann es nicht nachvollziehen, oder er würde auf die Leute halt nichts geben, die dann. Ah, da hat er auch recht. Deswegen ist es auch Tobi. Ja, deswegen ist es auch Tobi. Er sagt, du, ich bin Metzger. Und? Meinst du, da sagen die Leute, Mensch, toll, aber wäre ich jetzt ein anderer Mensch, wenn ich sagen würde, ich bin Vorstand beim Daimler? Wahrscheinlich nicht. Aber es ist halt einfach so dieses. Dann sag's doch einfach. Ja. Dass du Banker bist. Nee, das würde ich nicht machen wollen. Okay. Das ist ja das, weißt du, wenn es gibt nichts, was ich lieber machen würde aktuell. Ich meine, es gibt natürlich immer, weißt du, irgendwelche Träume und aber es zum ist Beispiel schwierig. Moderator bei Tele5. Das wäre toll. Mhm. Wenn ich damals eine Wrestling-Sendung mit Carsten Schäfer auf dem Schoß kommentieren könnte. Schön. Das wäre schön. Nee, aber gibt es eigentlich irgendwas, was ich lieber machen würde? Es ist mal unabhängig vom Geld und so, ja. Ja, das ist doch müßig, natürlich. Du wärst doch mit Sicherheit auch gerne World Champion im Middleweight. Ach so, ja, nee, aber das ist ja unrealistisch. Es muss schon was sein, was ich mit meiner Qualifikation dann machen kann. Also, ich meine, klar, ich könnte jetzt noch auf eine Abendschule gehen und versuchen, ein Abitur zu machen oder so, ja, aber das ist eher unrealistisch als Familienvater. Wenn auch nicht unmöglich, aber ich glaube, das machst du dann wirklich eher, wenn du mit A, deinem Beruf nicht zufrieden bist und dann vielleicht noch B, der Meinung bist, du verdienst zu wenig. Ja. Das ist ja bei mir nicht der Fall, sondern ich bin mit beidem zufrieden. Es ist einfach nur so dieses Ansehen, was vielleicht andere genießen, ja, und ich nicht. Und man muss halt auch sagen, hier bei uns in der Region, die Leute verdienen so unfassbar viel Geld mit unfassbarem Scheiß, dass es immer auf diesen Punkt hinausläuft, auf was machst du und wie viel verdienst du. Ja, gut. Mhm. Ja, also du darfst halt, also man darf halt hier echt nicht vergessen, ich meine, es wird bei euch in Wolfsburg, ich sage jetzt, weil ich weiß, dass deine Familie ja da aus Wolfsburg kommt, nicht viel anders sein. Genau. Wenn du halt siehst, mit was diese Bandarbeiter da nach Hause gehen am Ende des Monats, das denkst du halt, das kann doch echt nicht wahr sein. Das ist unglaublich. Und das sind die eher, sag ich mal, das ist die, in Anführungsstrichen, Unterschicht hier bei uns. Ja, aber das ist wahrscheinlich. Das ist einfach nur eine Verschiebung der Relation. Genau wie mit den 6,7 Millionen Euro, mit denen Beckenbauer und Niersbach. Du wolltest doch gerade Hitler sagen. mit den Hitler und Niersbach, die irgendwelche Leute für die WM 2006 bestochen haben, ist es doch einfach so, wie ich es schon mal bei Vier Ecken, zwei Elfer gesagt habe, dass irgendein Fischhändler im Fischmarkt sagt, hier für die schöne Frau kriegen sie für 5 Euro nicht nur noch den Seelachs, sondern auch noch einen Aal obendrauf. Das ist so dasselbe. Also das ist einfach nur die Relation, die bei euch wahrscheinlich völlig verschoben. Ja, die ist völlig verschoben hier bei uns. Also das ist, wie gesagt, heute bin ich so durch so ein Neubaugebiet gejoggt und da wohnen auch zwei ehemalige Schulkameraden von mir. Und da steht halt, also so als lächerlichstes Auto steht halt eine neue A-Klasse AMG da in diesen Neubaugebieten. Alles andere ist preislich gesehen höher oder teurer. Ja. Da denkst du dir halt schon so, Alter, die bauen sich da gerade einfach mal so ein Haus und fahren dann noch so abartig teure Autos. Irre. Einfach irre. Und das sind alles Leute, die eine ähnliche Qualifikation haben wie ich. Ja. Und ich denke mir, das kann ja kann was nicht stimmen. Mir kann grundsätzlich was nicht stimmen. Und ich bin ja auch mal wieder überrascht, was die uns hier so bezahlen. Aber ich wollte dich was anderes fragen. Hast du diese Gedanken manchmal auch so, wenn du dann in deiner Küche stehst oder wenn dich jemand fragt, was machst du so? Oder bist du da so emanzipiert und hast so viel Wenn Rückgrat? Mich jemand fragt, was ich so mache, da bleibt mir gar keine andere Wahl zu sagen, was ich mache. Ja, mir ja deswegen auch nicht. Diskutiere ich da auch mit mir selbst gar nicht. Und ich habe auch kein Problem damit, das zu sagen. Weil ich weiß, natürlich gibt es Menschen, die in einer Pommesbude gelernt und gearbeitet oder und arbeiten. Das ist mir völlig klar. Aber ich habe das Glück, dass ich im besten Restaurant Hannovers, oder es gibt zwei Sterne im Buden bei uns. Es ist ja jetzt gestern der neue Gourmet-Führer rausgekommen. Kennst du das Ding? Ja, das ist diese Sterne da, Punkte da verteilen. Und da habe ich halt das Glück, dass ich da an einem lernen durfte und von daher relativ legit bin und schon mal von mir aus selbst aus sage, ja, ich bin nicht einfach so ein Currywurst-Juppie, sondern ich habe schon in guten Häusern gelernt und weiß, dass Menschen, die ein gewisses Verstandslevel haben, auch das zu respektieren wissen, weil das einfach ein Scheißjob ist, Knochenjob, aber auch ein durchaus angesehener kreativer Beruf. Also nee, ich habe da gar keine Probleme, das zu sagen. Nee. Ja, das ist bei mir, glaube ich, so. Das ist so eine Art Minderwertigkeitskomplex, würde ich fast schon sagen, wenn man es richtig aufdröseln würde. Ja, ja, glaube ich schon, dass man so denkt, man eigentlich der Meinung ist, man sei was Besseres. Mhm. Und ich müsste jetzt länger drüber nachdenken, um es richtig auszuformulieren. Aber es ist auch nicht direkt, dass man sich dann schlecht fühlt oder dass ich mich dann schlecht fühle, nicht Mann. Das ist mehr so, dass man dann immer so kurz überlegt, ja, aber eigentlich hätte ich ja, weißt du, also so. Ja, natürlich hätte ich auch. So, das ist immer so der Punkt. Aber dann denke ich, das sehe ich auch warum? Vor allen Dingen an Lilly, was die für ein Leben führt, was die für Geld verdient. Ja, dann, die hat jetzt irgendwas mit der Achillessehne, die ist, war so heute beim Röntgen und so, die ist verkürzt. Ja, und da bleibt die halt mal 2 Tage zu Hause. Und geht bei mir gar nicht. Da würde bei mir im Laden alles komplett zusammenbrechen. Da müssten alle anderen eine 6-Tage-Woche machen. Und es wäre zumindest an dem Tag, an dem ich sofort fehlen würde, wäre komplettes Chaos. Das geht gar nicht in meiner Welt. Weißt du, was ich meine? Bei mir ist es ähnlich. Also bei mir ginge das auch nicht. Bei Melli ist das ja auch so. Die arbeitet ja auch, sag ich jetzt mal, für das große Ganze. Ich weiß immer nicht, ob ich das so sagen kann. Deswegen eier ich da jetzt auch so rum. Nicht, dass sie da irgendwie, dass man das, keine Ahnung, ich wüsste zwar nicht warum, ist ja auch egal. Und da ist das natürlich relativ locker und leicht gehandhabt, gerade wenn was weiß ich, das Kind mal krank wird oder sie selber mal krank wird. Ich muss halt sofort eine Krankmeldung bringen und ich weiß, allein das nervt ja schon. Weißt du, wenn du wirklich krank bist, Fieber hast oder so und wir müssen am ersten Tag direkt eine Krankmeldung abgeben. Und das ist für mich dann fast schon wie so ein halber Arbeitstag, wenn du dann noch zum Arzt latschen musst und alles. Eigentlich willst du ja nur mal 3 Tage im Bett bleiben. Genau. Ja, das ist schon nochmal eine andere Welt. Und alleine aus diesen Gründen denke ich mir immer, man hätte doch was Vernünftigeres machen müssen. Aber mir macht's Gott sei Dank Spaß. Und in diesem Freundeskreis, in den ich da jetzt reingeheiratet bin, hat auch gar keiner irgendwie ein Problem damit und wird auch relativ respektiert. Nächsten Samstag zum Beispiel koche ich für 2 Pärchen. Ja, das ist auch interessant. Ich hab doch nie die Erfahrung sammeln müssen, dass ich auf Ablehnung gestoßen wäre. Oder weißt du, dass irgendjemand so mit der Nase gerümpft hätte. Ja, aber warum sollte das auch jemand machen, obwohl ich mir das mit eurem elitären Scheißloch gut vorstellen kann? Alter, ich habe eine Freundin, die ist bei einer Privatbank ein relativ hohes Tier. Ja, ne? Der hat aber schöne... Ja, nee, die hat eher so eine sportliche Figur. Aber trotzdem gut. So, aber der hat mir das auch so erzählt. Und die fand das voll interessant und fast schon toll. Und das ist dann immer so der Moment, wo du dann so denkst, ja okay, also du kannst schon... Ja, aber die fand das interessant und toll, weil das für sie eine andere Welt ist. Ja klar, aber es war nicht so, dass sie das jetzt irgendwie so, ach so, du bist, weißt du, so, sondern war halt ganz normal. Und dann habe ich mir schon so gedacht, ja, du brauchst nicht immer so rumzutun, als ob du irgendwie, weiß ich nicht, einen Müll wegräumst im Supermarkt. Sag doch einfach, du bist Kraftfahrer für einen Daimler. Da weiß doch jeder schon. Ich arbeite für einen Daimler und bin Berufskraftfahrer. Ja, das war super. Ja, natürlich. Aber ich will lieber sagen, nee, ich will eigentlich nichts lieber sagen. Ich habe einfach so das Gefühl. Natürlich willst du lieber was anderes sagen. Dann würdest du ja nicht eiern. Ja, wahrscheinlich schon. Na, siehste. Mensch, das ist der ehrlichste Podcast, den ich hier aufgenommen habe. Siehste. Und gerade sehe ich, Michael Zorniger will Wintertransferoffensive starten. Ich weiß, der will einen Japaner verpflichten. Ja. Das ist ja Wahnsinn, was da gerade los ist in meinem Leben. Machen wir diese Woche noch eine Ferien 12-Ausgabe? Ich wüsste gerade nicht wann. Morgen ist Mia und Papa Tag. Donnerstag gehe ich zum Friseur. Oh. Freitag kommt Mr. Soprano. Ei! AKA Arrival auf Mr. Soprano. Mr. Gandolfini. Nee, du musst aber, wenn Mr. Soprano ankommt, entweder das Pate-Theme oder das Sopranos-Theme spielen. Dann mach ich direkt erstmal einen Twitter-Account auf. Ja. Mr. Soprano twittert da. Dann werden alle katzenrelevanten Probleme in Sopranos-Manier gelöst. Ja. Das gefällt mir. Ja, Samstag müssen wir ja, was war denn nochmal, am Samstag um Himmels Willen, da war auch was. Da muss ich auf jeden Fall auch wieder arbeiten. Und am Sonntag ist ja gegebenenfalls nachmittags verplant für MMA Radio. Ja. Ja, das wird wahrscheinlich enge mit 4 Ecken 12er diese Woche. Ja. Ist ja schon wieder Dienstag. Ja, aber das irgendwie, mich hat das immer so genervt, dass ich mich da beim Podcasten immer so ein bisschen gedruckst habe. Weil, weißt du, das Ding, das kommt, weißt du, warum das beim Podcasten so ist? Du hörst ja auch andere Podcasts und du hast immer so das Gefühl, oh, da sind immer die ganz, ganz Schlauen am Start. Merkst ja auch, wie die sich dann verkaufen. Gerade naja, wie immer der Typ von Realitätsabgleich labert. Ne, wo ist der bei Google? Nee. Adobe. Tobi von Adobe, genau. Ja, Tobi von Adobe, wie er mal labert. Ja. Das ist eine andere Welt, ja, aber die sind halt in diese Welt auch reingewachsen, so wie wir in unsere Welt reingewachsen. Weil Tobi von Adobe wird halt keiner hinkommen und sagen, hey du Affe, bring mir mal weiß ich nicht, neues Öl hoch, du alte Fotze. So wie du das vielleicht sagen würdest. Genau. Weißt du? So ist es aber auch. Ja, ist, ja, aber das könntest du halt bei Tobi von Adobe nicht bringen. Und dementsprechend, kann ich auch mal Lilly nicht bringen. Nee, natürlich nicht. Das würdest du auch bei keiner Frau machen wahrscheinlich, oder? Ja, aber ich merke schon, am Zusammen, bist du noch da? Ja, ja, ich dachte, du antwortest auf diese. Nee, antworte ich grundsätzlich gar nicht mehr drauf. Ach so. Ich merke aber, dass wir aus völlig entgegengesetzten, sondern diametral voneinander sich entwickelten Lebensstilen kommen. Wir uns völlig, beide? Ja, ja. Die weil, ja gut, du kommst ja eher aus finanziell gutem Haus. Ja, sie ja auch. Ach, ihr ja, beide, du und Lilly. Ja, ja. Ich dachte, wir beide. Nee, nicht wir beide. Wir auch. Ja. Nichtsdestotrotz komme ich auch aus gutem Hause, sage ich mal, aber allein mein Job und ihr Job, dieses Beamtending und dieses Kochding, ist so anders. Und auch die ganzen Freunde von ihr sind so anders als ich. Das ist schon sehr bemerkenswert und auch schwierig für mich am Anfang, mich damit reinzufuchsen. Deswegen war es auch nicht lieber auf den ersten Blick. Kann ich mir vorstellen. Also gerade ja, auch wenn ich jetzt im Freundeskreis so die ein oder andere Frau ja, mir ins Gedächtnis rufe, ich wüsste manchmal gar nicht, wie ich mit der umgehen sollte, sage ich jetzt mal so. Weißt du, so im Alltag. Mhm. Weil ich dann immer so denken würde, dass die eine gewisse Erwartungshaltung hat, wie irgendwas zu sein hat und so. Also manchmal denke ich mir das auch so. Aber eigentlich ist es dann, glaube ich, du erlebst es ja gerade. Mhm. Eigentlich ist es ja Quatsch. Ist totaler Quatsch. Ja. Nee, also, das wollte ich noch kurz sagen. Also du hörst halt die anderen Podcaster, nicht alle, aber viele, merkst halt schon so, dass das Leute sind, die, ich kann es, glaube ich, so sagen, schon derbe was im Kopf haben, viele. Ja. Aber viele das dann auch auf eine gewisse Art und Weise raushängen lassen, die mir nicht so gut gefällt. Das wollte ich nämlich sagen, genau, jetzt fällt mir wieder ein. Gerade bei Pixelburg ist mir das aufgefallen. Da habe ich die Folge gehört jetzt. Da sagt der eine so, also für 10 Euro würde ich nicht mal Serien auf Netflix gucken. Für 10 Euro in der Stunde. Mhm. So. Und das ist dann so eine Aussage, ja, die ist für mich, das kann ich überhaupt gar nicht richtig erklären, aber das ist für mich so abwertend gegenüber arbeitende Menschen, also ganz gegenüber Arbeiter, weil es gibt bestimmt viele Menschen, die weniger als 10 Euro sogar verdienen in der Stunde oder viele, die, sag ich mal, vielleicht nur 11 Euro in der Stunde verdienen, aber für den Typen, ich glaube nicht mehr, dass er das bewusst so sagt, aber für den Typen ist das so weit weg, dass der so eine Aussage tätigt, ja, und sich überhaupt nicht darüber im Klaren ist, dass vielleicht 50% seiner Hörer eine Arbeit machen, die denen nur 12 oder 11 Euro einbringen in der Stunde. Und das ist dann der Punkt, wo du, wenn du selber podcastest, wo du dann immer, du denkst immer an solche Leute dann und denkst so, ja, du willst ja jetzt nicht als Assi rüberkommen oder so. Dabei hat das damit gar nichts zu tun, aber es ist manchmal so, es ist merkwürdig manchmal. Also, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ausformulieren soll, weil man, da schlagen immer so wie so zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits denke ich mir so, nee, ich finde es toll, was ich mache, ich habe einen Job, der mir Spaß macht und darauf kannst du auch stolz sein, das ist viel wert. Aber auf der anderen Seite kriegst du das halt dann mit, wie andere über so Leute denken. Und du kriegst es nicht mit, sondern du interpretierst was in gewisse Aussagen hinein. Das ist im Endeffekt das, was du jetzt gerade mit Lilly beschrieben oder was du beschrieben hast, dass du denkst, ja, das ist wahrscheinlich schwierig, wie wir beide miteinander zusammen klarkommen sollen. Aber eigentlich ist es nicht schwierig, sondern es ist halt um jetzt wieder zurück zu Pixelburg zu springen, aus seiner Sicht ist das halt so eine Aussage, wie wenn ich sagen würde, für 3 Euro würde ich mir nicht mal, weißt du, was ich meine? So, für mich sind es halt 3 Euro. Ja, und für ihn sind es 10. Am Anfang habe ich gedacht, weißt du, die ist hochintelligent, hat für ihr Studium überhaupt nicht gelernt und hat, wie viele Punkte kriegt man da immer? 15 maximal, ne? Ja, jetzt erwischt wenn du mich da. Ja. Ich glaube, für Studium oder meinst du für Abitur? Für die Abschluss, nee, für Studium. Das weiß ich nicht. Ich glaube, und da hat sie ohne zu lernen irgendwie 12 oder 13. Das ist für dieses Studium wohl relativ gut oder sehr, sehr gut. Was ich jetzt einfach mal sagen würde, ist für jedes Studium, glaube ich, ganz gut, 13 von 15 Punkten. Und dieses, ich will jetzt da so ein bisschen vorbeugen, um nicht sie in so eine Dumpfnuss-Ecke zu schieben. Also sie guckt halt wirklich GZSZ, hat da auch so eine Gruppe mit ihren Mädels und schreibt dann da immer, was da so abgeht und so. Und da habe ich mir halt auch echt gedacht, das ist so fernab von meinem Sehqualitäten und Sehverhalten und was ich so konsumiere, das ist so weit weg, wo ich mir gedacht habe, das aber ist so ein pfiffiges Mädchen, wie kann man auch, da... Wenn du Wrestling guckst. Ja, das gucke ich ja, ja, richtig. Also, du kannst doch nicht so einen Scheiß gucken. Und jetzt denke ich mir, jetzt so nach am 18. Dezember, ist ein Jahr, denke ich mir, das tut ganz gut, dieses mainstreamige, konservative, das tut mir ganz gut, dass man da so ein bisschen eingefangen wird und nicht immer so biestig und giftig wird zu Leuten, die irgendwie Transformers Teil 3 irgendwie gut finden. Also früher wäre ich da, glaube ich, hätte mir gedacht, das kann doch gar nicht sein. Wie geisteskrank muss jemand sein, um diese Scheißfilme gut zu finden. Früher hätte ich es ausgesprochen, jetzt denke ich mir, okay. Aber da muss ja Ende 2014, fällt mir gerade mal so ein, weil du das sagst, das war ja für dich ein richtiges, verrücktes Jahresende sozusagen. Da ist ja so viel passiert. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht alles aufdröseln, aber einfach so, wenn ich jetzt mal so mir überlege, also ich habe das übrigens, also so dieses letzte Jahr, da hat man ja, also nicht da, oder nee, ich habe da bei dir ja schon so eine Wesensänderung bemerkt. Ja. Und das ging für mich irgendwie damit los, als du begonnen hast abzunehmen. Mhm. Hat das für dich da auch angefangen oder hat das, hast du dich eigentlich gar nicht für dich verändert? Doch, auf jeden Fall. Ich würde mal so sagen. Hatte das was so, mit dem Abnehmen zu tun? Ja, ich denke schon. Seit September 2014, da war das in allen Höhen und Tiefen das Maximum, das Krasseste, was ich, glaube ich, in 29 Jahren erlebt habe. Das war so ein emotionales Hoch und Tief, das glaubst du gar nicht. Wirklich jetzt. Das hat auf jeden Fall was mit dem Abnehmen zu tun. Wenn du halt mal 25, fast 30 Kilo abnimmst, dann merkst du auf einmal, wie die Einschläge näher kommen in Sachen Mädels. Ich bin auf Arbeit gegangen und habe Nummern zugesteckt bekommen von Leuten, die bei uns gegessen haben, von Mädels, die bei uns gegessen haben, von Servicekräften. Habe ich halt Nummern gekriegt und das hat man natürlich mal erfahren, aber nicht, konnte mir nicht die Taschen mit Nummern voll machen, so, weißt du? Und jetzt war es zum Beispiel wieder, vor 2 Wochen war ich ja mit Dennis auf dieser Ü30-Party. Ja. Also da waren wir mit ein paar Leuten weg und Dennis hat mir erst auf dem Weg dahin gesagt, wo es hingeht. Da hat er gesagt, ja Mensch, wir fahren jetzt auf eine Ü30-Party. Ich so, ja toll, hoffentlich lassen sie mich rein, so, ne? Und dann, ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein bisschen zu viel quatsche, aber Dennis wird es mir, glaube ich, verzeihen. Der ist jetzt, glaube ich, 31 und der ist immer so der Kumpeltyp gewesen und hat eigentlich, seitdem ich ihn kenne, keine feste Beziehung. Und wir waren da halt und da habe ich halt gesagt, so, Leute, wetten, ich mache die meisten Nummern klar. Ja, 4 Nummern klar gemacht. Wir waren nicht lange da, 2 Stunden oder so. Und dann hat ihn das wohl so mitgenommen, dass der wirklich hart depressiv an dem Abend wurde und wir dann abdampfen mussten. Ich glaube, das hat ihn so ein bisschen mitgenommen, dass ich das angekündigt habe und dann auch noch den Cash-In gemacht habe. Das tut mir auch im Nachhinein wirklich leid. Und das, was ich damit sagen will, ist, glaube ich, auch dieses, dass ich mit diesem neuen Körper, mit dem neuen Aussehen, bla bla bla, vielen, vielen, vielen Menschen derbe auf den Schlips getreten bin im Ende 2014. Ja, zumindest konnte man das jetzt nicht so ganz nachvollziehen, warum du jetzt dich anders verhältst als vielleicht noch die Jahre davor. Ja. So. Aber ich glaube halt auch, dass wenn dein ganzes Umfeld, das ist jetzt nicht unbedingt nur auf Dennis bezogen, sondern ich kenne ja auch Leute, die lange alleine sind oder ja. Wenn dein komplettes Umfeld praktisch beginnt, ich sage jetzt mal das große Wort, Familie entstehen zu lassen, ja, dann machst du dir halt schon deine Gedanken. Und ganz blöd ist, der Dennis und andere ja auch nicht und denken sich dann, okay, irgendwas läuft hier schief. Ja. Und ich bin mir sicher, dass es bei den Leuten, also bei, ich kenne ja den Dennis jetzt auch nur von Skype und wenn du mal mit ihm irgendwie einen Podcast gemacht hast oder so. Mhm. Ich kenne ihn auch jetzt klar von Twitter und so, aber es ist ja jetzt nicht so, dass das der hässlichste Mensch der Welt ist. Ja. Was, nee. Der hat ein Gewichtsproblem, kann man offen und ehrlich ansprechen, haben aber auch ganz viele andere Menschen. Also an dem kann es nicht alleine liegen. Ja, also ich kenne genügend Leute, die weitaus dicker sind, mit Sicherheit, und trotzdem eine Partnerin haben. Also, die Lilly ist gerade gekommen, ja. Und wir waren ja, vor 14 Tagen ist ja Dennis erst bei uns gewesen, und waren wir dann so 1-2 Stunden, haben ein bisschen miteinander gequatscht. Was hast du denn da alles mitgebracht? Das musst du im Prinzip gleich verbrennen. Das sind zu viele Kalorien. Komm mal, wir haben jetzt wirklich mal ein ernsthaftes Thema. Ich mach mal hier kurz den Stöpsel raus. Was musst du? Und zwar reden wir gerade darüber, jetzt nicht, weil es Dennis ist, sondern einfach nur, warum letzte oder vorletzte Woche war ja Dennis bei uns. Und du hast ja auch viel mit ihm gequatscht. Kannst du dir irgendwie erklären, warum das bei ihm so schwierig wird, dass er irgendwie eine feste Freundin kriegt? Oder? Das ist jetzt wirklich ernst gemeint. Das ist eine ernste Gesprächsrunde. Wer ist denn der Gesprächspartner? Ricky, bist du eigentlich noch da? Ja, ich bin melancholisch angehaucht. Ja, jetzt mal wirklich. Schwitzt nicht nur auf optische Schienen, ne? Ja. Ich weiß ja nicht, wie es sich verhält. Ja, aber du hast es ja jetzt vor 14 Tagen so meinen ganzen Abend, sage ich jetzt mal, mitbekommen. Ja, das ist ja was anderes, als wenn du irgendwelche Leute kennenlernen willst. Ja, das ist ein extremer Unterschied, ob ich mit jemandem... Wenn du in der Gruppe irgendwo, also irgendwo zu Hause bist und da Leute sind in der kleinen Gruppe zu dritt, dann unterhältst du dich zwangsläufig. Aber wenn du jetzt auf irgendeiner Party bist, so unterwegs, und dann sollst du da irgendwie ansprechen, dann ist ja mal ein höllenweiter Unterschied, da und kennst du ja. Ich glaube, was du hier auch erzählt hast, ist ja nicht so der Typ dafür. Ja, stimmt, das hat er mir dann auch erzählt, das wusste ich gar nicht. Ihm wird schlecht, wenn er Frauen ansprechen muss. Und nutzt er dann sowas wie, mein Tinder ist jetzt ja eher nicht, um eine Beziehung irgendwie aufzubauen oder so, aber nutzt er dann, was weiß ich hier, Elite-Partner oder sowas? Es gibt ja Möglichkeiten, ja, den korrekten, den konkreten, den direkten Kontakt mit Frauen erstmal aus dem Weg zu gehen und erstmal so übers Netz was aufzubauen. Dann könntest du ja sagen, der nächste Schritt ist, wir skypen. Und dann machen wir mal skypen mit Video. Und dann ist ja schon eine gewisse Barriere durchbrochen. Richtig. Das macht er aber nicht. Was denn? Dass die Elite-Partner-Seite. Elite-Partner. Jede Minute verliebt sich ein Single. Alle 11 Minuten. Ach, ja, auf jeden Fall nur ein Single. Ja. Da brauchen wir doch zwei. Stimmt. Und Lilly hat den ganzen. Du hast alles völlig durchblickt. Ja, den ganzen Werbebla auf. Genau, und dann ist der unglücklich verliebt, oder was? Das ist ein schlaues Mädchen. Ja, das ist eine scheiß Werbung. Aber die sind halt so verzweifelt, dass das reicht. Die könnten wahrscheinlich auch einfach sagen, weiß ich nicht, irgendwann hat sich mal ein Single bei uns verliebt. Oh nee, irgendwann, echt, dann melde ich mich ja mal an. Ja. Zumindest war es mal irgendwann der Fall. Ja, nee, das stimmt. Ich meine, ich stelle mir das enorm schwer vor, wenn du Hemmungen hast, eine Frau anzusprechen als Mann. Weil es ist eher ungewöhnlich, dass die Frau dich anspricht. Es ist eher ungewöhnlich, nicht ausgeschlossen, aber eher ungewöhnlich. Und wenn du dann als Mann, ist ja wahrscheinlich dein Selbstwertproblem, oder? Ich denke mal. Dass du denkst, du hast eh keine Chance oder du kannst eh nur verlieren oder so. Ja, oder der muss mal was Nachhaltiges erlebt haben. Hat er denn sexuelle, wenn das jetzt nicht hier zu tief in die Privatsphäre eingreift, aber hat er denn wenigstens sexuelle Kontakte zu Frauen? Ich glaube ja. Gut, das ist ja schon mal, das muss ja irgendwie zustande kommen. Im Prinzip reden wir doch gerade auch über Pocho. Das kann ich nicht einschätzen. Bin ich ganz ehrlich, weil beim Pocho weiß ich überhaupt nicht, inwiefern er da wirklich aktiv auf der Suche ist. Und da spielen so viele Sachen rein. Beim Dennis merke ich halt, wenn ich von ihm mal was mitkriege, das ist ein Typ, der eigentlich immer unterwegs ist, oder? Und schon jedes Wochenende in Anführungsstrichen es krachen lässt und auch Mädels da treffen wird, denke ich mal. Ja. Aber halt nicht seine Auserwählte. Das ist merkwürdig, oder? Ich glaube, das liegt einfach daran, dass er vielleicht niemanden ansprechen kann, wenn das wirklich so ist, dass ihm da direkt schlecht wird. Ich meine, das ist ja dann auch so, also du gehst ja mit der Erwartungshaltung schon dann daran, dass wenn du eine ansprechen musst, dass es dir schlecht wird. Ich meine, wenn wir uns jetzt beide hinsetzen und einfach uns mal vorstellen würden, dass es uns jetzt gleich schlecht wird, würde uns mit Sicherheit auch gleich schlecht werden. Also, ja, klar. Das ist natürlich dann auch ein bisschen eine schwierige Situation. Ja, ist aber jetzt auch nicht so der Wumm. Wie mit deiner Pille? Okay. Ja. Er ist aber auch so der Prototyp für einen Kumpel, ne? Oder, Lilly? Wie alt ist er? 31. Und sein Freundeskreis eher jünger oder eher älter? Oder gleich? So gleich. Ja, ich verstehe, was ihr damit meint. Eher älter, würde ich sagen. Eher älter. Okay. Ich verstehe, was ihr damit meint, wenn ihr sagt, das ist der Prototyp für Kumpeltyp. Mhm. Aber es gibt trotzdem, glaube ich, dann immer so, auch wenn es ein bisschen ein Klischee ist, aber trotzdem immer so ein bisschen den passenden Deckel auf den Topf. Ja, genau. Die Frage ist halt, ob, wie soll man das jetzt... Und wenn der Deckel nicht direkt passt, dann schmiegt er sich durch kontinuative Hitze irgendwann an. Ja, die Frage ist halt, ob hier der Topf ja nach einem zu großen Deckel sucht. Scheint so. Weißt du, das kann ja auch noch eine Rolle mitspielen. Ja. Ich meine... weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier, jetzt nennen wir mal irgendeine unfassbar wunderschöne Frau, die unerreichbar wäre, weiß ich jetzt nicht. Also, weißt du, was ich meine, ja? Wenn ich jetzt die anlabern würde und sagen würde, hey, wie sieht's denn aus, Baby? Hast du mal Bock, eine Runde auf dem Truck mit mir zu drehen? Ja, also, da kann ich jetzt auch nicht davon ausgehen, dass die dann sagt, ja, natürlich. Also, Lilly würde ja sagen, hat sie gerade gesagt. Ja. Vielleicht für eine Runde. Aber du weißt, aber was. Aber nur, weil du weißt, wie groß der Schaltknüppel ist. Ich hab da nicht mal einen. Bei mir ist alles elektronisch, ich habe nur einen Joystick. Dann halt den. Der ist ja auch. Der ist auch niedlich, ja. Nee, aber vielleicht ist es dann auch nochmal so ein bisschen das Problem, dass er eine gewisse Erwartungshaltung hat, vielleicht optisch an seine Partnerin und dass er da in zu tiefen Gewässern fischt. Kann sein. Ich kann es nicht einschätzen. Ich war ja noch nie mit ihm unterwegs. Ich stand mit ihm, das war ja an Halloween, wo wir weg waren. Und dann standen wir da auf der zweiten Etage des Hannover Hauptbahnhofs. Da haben wir ein bisschen über Lilly gequatscht. Habe ich ihm erzählt, dass das so zwischenmenschlich ist, das eine richtig coole Drecksau. So zwischenmenschlich tippitoppi. Da habe ich zu ihm gesagt, musst du nicht irgendwie die Ansprüche modifizieren oder kannst du das nicht oder muss es bei dir immer High-Level-Shit sein? Da hat er gesagt, nein, er möchte einfach nur wen haben, aber er hat sich auch schon damit abgefunden, dass er für immer alleine sein wird. Ja, warte mal, hast du ihn denn schon mal irgendwie begleitet, wenn er Frauen angesprochen hat? Sprich, also hast du mal gesehen, was er für Frauen anspricht? Mm-mm. Ja, weil das ist ja... Also jetzt am Halloween, wo wir weg waren, da war ich das erste Mal mit ihm so feiern. Ja, hast du das Gefühl gehabt, dass das schon ein bisschen ambitioniert war? Nein, das war der... Hat gepasst. Wie meinst du das, hat gepasst? Naja, also wenn jetzt der Dennis zu Britney Palmer geht, würde man von außen betrachtet sagen, okay, passt nicht hundertprozentig. Ja, weißt du, sowas meine ich halt. Ja. Das meinte ich mit... Nee, er hat gar keinen angesprochen. Null. Ach so. Wir sind dahin zu dieser Location. Ja, aber er hat da bestimmt gesagt, hey, die würde mich mal interessieren. Auch nicht. Ja, es war niemand da, der nur Ansatz... Oder wir sind dahin zu dieser Location und auf dem Weg dahin kamen uns zwei... Wir waren in einem Kiosk und haben uns noch ein Bierchen geholt. Und dann kamen uns zwei wirklich, mein lieber Scholli, äußerst attraktive, in unserem Alter blonde Mädchen entgegen. Und da sollten wir in unserem Alter dann doch besser sagen, Frauen. Und die gehen an uns vorbei und gucken uns beim Vorbeigehen an und drehen sich dann nochmal um. Und dann sage ich zu Dennis, was brauchst du denn jetzt noch für eine Bestätigung? Die haben sich umgedreht. Und da hat er gesagt, mir wird jetzt schlecht. Ich gesagt, da habe ich das zum ersten Mal erfahren, dass ihm schlecht wird. Mhm. So, wie, was ist denn jetzt los? Zu viel gesoffen oder was? Nee, dieser Kontakt oder diese Spannung, die sich da wohl gerade in diesen paar Sekunden aufgebaut hat, das ist schon zu viel für ihn. Na, da hast du aber ein Riesenproblem an Dennis Stelle. Also ja. aus seiner Sicht, oder wenn ich er wäre, würde ich jetzt voll auf Internet setzen, glaube ich. Mhm. Weil da kann ich einen Kontakt aufbauen. Oder auf mich setzen. Nee, pass auf, du darfst eins nicht vergessen. Du bist für ihn immer ein Konkurrent. Nicht, weil du suchst, sondern du musst das aus der Sicht von ihm sehen. Du sprichst jetzt, er spricht eine Frau an und du bist mit dabei. Ja. Dann weiß ich jetzt schon, was du meinst. Hat er eher davor Angst, dass die Frau dann sich in dich verguckt, mal ganz unabhängig davon, dass du eine Partnerin hast, ist dann trotzdem für ihn der Zug abgefahren, weil sie wird dann nicht sagen, ach so, du bist schon vergeben, ja, dann nehme ich ihn, Dennis. Also seine Chancen wären in dem Moment einfach schon rapide herabgesetzt, wenn er nur mit dir unterwegs ist. Ja. Oder mit anderen Freunden, die besser aussehen als er. Ja, also das ist, ich kenne das Gefühl, weil ich habe ja mal einen Fußballspieler gekannt, einen Bekannten. Ja. So. Wenn du mit dem fortgegangen bist, da war das kann man gar nicht beschreiben. Du kommst in einen Raum rein und du hast das Gefühl, dass sich alle Frauen ja, nur auf ihn fixiert haben, weil die wussten, der hat Geld, ja, sieht einigermaßen gut aus, ja, und der ist dann irgendwann mal sogar Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft geworden. So. Ja. Nee, aber es war wirklich unfassbar. Wenn du mit dem damals in den Club gegangen bist, ich habe sowas noch nie davor und danach wieder erlebt. Selbst zu Electric Kingdom Zeiten, als ich da mit den Jungs, die ja auch bekannt waren, ja, irgendwo war, da waren das meistens so die Truffi-Tussis, die dann da Schlange standen. Aber da war es wirklich so, dass sich die heißesten Frauen direkt nach ihm umgedreht haben. Und das war wie in so einem Film, dass du wirklich wie so einen mehrschichtigen Ring um ihn herum nur noch Frauen gesehen hast. Also das ist unfassbar. Das ist natürlich jetzt wahrscheinlich so extrem bei dir nicht, aber hey, da brauchst du an meiner Stelle oder egal welcher meiner sonst noch war, überhaupt nichts mehr sagen. Das Ding ist gelaufen. Da wird kein anderer mehr landen an diesem Abend oder nicht viele andere. Ja. Und ein bisschen runterskaliert wird das wahrscheinlich auch so sein, wenn er mit anderen Freunden unterwegs ist. Vielleicht ist er immer in dieser Konstellation der... Ja. Ja, und sobald er dann die A-Rolle hat, ist er wieder in der agierenden Situation. Wann ist er in der A-Rolle? Wenn er wen hat, der seiner Meinung nach nicht so gut aussieht wie er. Ja. Aber vielleicht fühlt er sich dann trotzdem nicht so, als wäre er in der A-Rolle, weil das Optische ist sehr subjektiv. Ich glaube sowieso, dass bei Frauen das nicht so extrem ausschlaggebend ist. Also ich habe in den letzten 12 Monaten verstanden, dass der Intellekt nicht so wichtig ist. Nee, pass auf, ich verrate dir was. Das war ein Jokos. Ja, aber ich weiß, warum du vielleicht auch besser bei Frauen angekommen bist, nachdem du abgenommen hast. Das liegt vielleicht zum einen daran, dass du einfach natürlich dann schlanker bist, besser aussiehst. Nee, aber selbstwert. Genau. Du hast ein ganz anderes Auftreten, wenn du in einen Raum kommst und dich gut fühlst und Das merken Frauen auf eine komische Art und Weise. Die merken, ob jemand ein gewisses Selbstvertrauen hat und das zieht die magisch an. Natürlich kannst du jetzt nicht mit einem Wahnsinn, obwohl, darauf würde ich es ankommen lassen. Einigermaßen gut aussehender Typ, der kein Selbstwertgefühl hat und ein Typ, der, sag ich mal, sehr durchschnittlich aussieht, aber wirklich, was kostet die Welt so, ja? Bin ich mir sicher, dass viele Frauen eher auf den anderen, also auf den zweiten Typen anspringen würden. Sprich, vielleicht ist es völlig wurscht, mit wem der unterwegs ist. Ja, vielleicht ist es sein Selbstwertgefühl, sein Denken über sich selber, dass ihm da das Leben schwer macht. So wird es sein. Und hier schließt sich der Kreis. Nichts anderes ist das ja auch bei mir, wenn ich sage, ich finde das komisch mit der Arbeit. Das ist richtig. Jetzt merke ich wieder, wie du das Ende suchst. Ja, aber nur in erster Linie, weil ich unfassbar schiffen muss. Ich habe eine ganze 1,5 Liter Pulle Vio weggesoffen. Das war eine der andächtigsten Podcast-Folgen, die wir je miteinander aufgenommen haben. Das war die Dienstagsandacht mit Ricky und Chris. Was denn jetzt? Ja, ich finde, das ist ein schöner Titel. Das ist ein schöner Titel. Podcast, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, gut. Dann gehe ich jetzt mal ins Bett. Wir gucken aber noch das Video vorher. Ach so. Aber wir legen erst auf, podcast-technisch. Okay. Also, tschüss, liebe Hörer. Und mal, tschüss, jetzt, Dennis. Warte mal ganz kurz. Muss ich mal kurz was aufdecken. Ja. Vor mir vor der Tür, da knattert das die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob du das hören kannst. Jetzt bin ich mal leise, warte mal. Machen wir mal hoch kurz hier. So, jetzt mal ganz leise. Ja. Kommt gerade nichts. Was denn? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt kommt grad nichts. Naja. Da kommt nichts mehr, Mann. So ist das mit der Natur. Ich dachte, ich bin hier im riesengroßen Skandal auf der Spur, dass da irgendwie so ein verrückter Specht oder so vor der Tür hämmert, aber ist nicht der Fall. Das ist ja, also, naja. Tschüss.